Stellungnahme des Direktors des Seetransport GmbH Mu Dubong. Laut dem Bericht eines zuständigen Organs wurde jüngst der Beschluss des Verkehrsministeriums Mexikos dazu, das Schiff Mu Dubong außer Dienst zu stellen, in der Regierungszeitung dieses Landes veröffentlicht. In Zusammenhang damit erklärt man folgenden Standpunkt der Seetransport GmbH Mu Dubong, des Eigentümers des Schiffes. Laut dem ungerichteten Beschluss, dass das Schiff Mu Dubong ein Objekt der Einfrierung der Vermögen ist, weil es unter dem Besitz und der Kontrolle der vom UNO-Sicherheitsrat zum Sanktionsobjekt bestimmten GmbH für Hochseeschifffahrt steht, wird es seit Januar des Vorjahres im mexikanischen Hafen Tuxpan gefangen gehalten. Anhand der konkreten Materialien erklärte die Seetransport GmbH Mu Dubong bereits mehrmals, dass das Schiff ihr rechtmäßiges Eigentum sei und nicht ein Objekt der Sanktionen und der Einfrierung der Vermögen sein könne. Doch die Kommission für Anti-DEVK-Sanktionen des UNO-Sicherheitsrates forderte die mexikanische Regierung wiederholt dazu auf, die Abfahrt vom Schiff Mu Dubong nicht zu erlauben, weil es ein Sanktionsobjekt sei. So ist das Schiff letzten Endes außer Dienst gestellt worden. Als einziger Grund für die Gefangenhaltung des Schiffes Mu Dubong dienen die ungerechten Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates, die dem Geist und der Forderung der UNO-Charta und der damit in Zusammenhang stehenden Konventionen widersprechen und keine gesetzlichen Gründe haben. Daher hält die Gesellschaft die langfristige Gefangenhaltung des zivilen Schiffes Mu Dubong für eine grobe Verletzung ihres legitimen Besitzrechts auf das Schiff sowie alle Schäden und Verluste dadurch für Produkt der von den USA geleiteten feindseligen Politik gegenüber der DEVK und verurteilt es aufs Schärfste. Durch die widerrechtlichen Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates und die dementsprechende ungerechte Gefangenhaltung des Schiffes Mu Dubong erlitten alle Angestellten und Seeleute der Gesellschaft, die nur friedliche und legitime zivile Wirtschaftstätigkeiten entfalteten, unermessliche geistige und sozialwirtschaftliche Schäden und wurden die Existenzrechte der einzelnen Familien schwer verletzt. All diese bringen den betrügerischen und doppelzüngigen Charakter der USA und ihrer Anhänger ans Licht, die gern vom Schutz der Menschenrechte reden. Die Seetransport GmbH Mu Dubong erklärt feierlich, dass sie den Verantwortlichen all ihre geistigen und materiellen Schäden durch die von den USA fabrizierten ungerechten UNO-Resolutionen unbedingt heimzahlen wird und von Generation zu Generation den Anspruch auf die Entschädigung dafür hat. Pyongyang, den 6. Juli zu C105, 2016.